Abschussbrief ohne Segen verstellt, war was dann begann. Eingeschlossene Kopf erhoben, der Feind schlug an sein Totenlied. Die Wunden klappen so blutig rot, von knapp 200 stolzen Kämpfern, 2 Dutzend nur am Leben blieb. Alle anderen fanden nur den roten Tod. Im Massaker von Boliki, Festkümmel abgeschlachtet, exekutiert, nackte Körper gefesselt und erkennt, 153 Tote hat die nachgezählt. Im Massaker von Boliki, Festkümmel abgeschlachtet, exekutiert, nackte Körper gefesselt und erkennt, 153 Tote hat die nachgezählt. Ein Aufklärungstrupp unechte Zeugen bekundet von der Gräueltat, von Granatenbünden zerfressenes Fleisch. Kein Sowjet wurde angeklagt, nicht bis zum heutigen Tageslicht. Dem sie erschienen Menschenrechte immer gleich geblieben nach über 70 Jahren. Vergessen ist, was einst geschah. Kaum ein Ehrenkranz findet an sein kaltes Grab, Soldatenschicksal ungesühnt. Deutsches Leid, was keiner sah, zu Staub zerfallene Helden, Helden der Tat. Im Massaker von Boliki, Verstümmel abgeschlachtet, exekutiert, nackte Körper gefesselt und erkennt, 153 Tote hat die Nacht gezählt. Im Massaker von Boliki, Verstümmel abgeschlachtet, exekutiert, nackte Körper gefesselt und erkennt, 153 Tote hat die Nacht gezählt. Massaker von Boliki, Verstümmel abgeschlachtet, exekutiert, nackte Körper gefesselt und erkennt, 153 Tote hat die Nacht gezählt. Im Massaker von Boliki, Verstümmel abgeschlachtet,